Kundgabe 6441. Empfangen durch Bertha Dudde am 01.01.1956. Zuleiten der Wahrheit. Es ist die alleinige Wahrheit, die euch zugeht, als Liebebeweis Gottes. Es ist sein Wort, das er selbst euch vermittelt aus der Höhe. Und diesem Wort könnet ihr vollsten Glauben schenken und es bewerten als seine direkte Ansprache, die unwiderlegbar ist. Was euch nun durch Gottes Wort vermittelt wird, das könnet ihr als reinste Wahrheit vertreten und euch selbst im Licht der Wahrheit sonnen. Und ihr braucht nicht zu fürchten, in falsches Denken dadurch geleitet zu werden. Und ihr werdet durch das Erkennen der Wahrheit aus Gott auch ein rechtes Urteil fällen können über den Wert oder Unwert von Geistesgut, das an euch von außen herangetragen wird. Ihr könnet erkennen, ob es auch den Ursprung hat in Gott oder einem anderen Quell entströmt ist. Ihr seid fähig, Wahrheit von Irrtum zu unterscheiden. Denn euch leuchtet ein Licht, das jegliche Finsternis verjagt und auch jeglichen Unrat erkennen lässet, der das reine Quellwasser verunreinigen könnte, wenn er nicht entfernt wird. Was Gott selbst euch gibt, ist lauter und klar gleich reinstem Quellwasser, und das solltet ihr vor jeder Verunreinigung schützen, weil es sonst an Kraft und Wirkung verliert. Und ihr werdet nichts anderes mehr benötigen, als nur das, jenem Quell entströmende Lebenswasser, um eure Seele gesunden zu lassen und sie gesund zu erhalten, um sie in einen Zustand zu versetzen, dass sie nach dem Tode des Leibes in das Lichtreich eingehen kann. Ihr brauchet also nur die reine Wahrheit aus Gott, um zum ewigen Leben zu gelangen. Diese Wahrheit geht jedem Menschen zu, der sie ernstlich begehret, weil dort der Gegner Gottes keinen Eingang findet, eben durch das Verlangen nach der Wahrheit, das gleich ist dem Verlangen nach Gott. Wo dieses aber nicht vorhanden ist, dort hat der Gegner freien Zutritt. Dort kann er wirken ungehindert, und sein Wirken wird immer sein, dort Finsternis zu breiten über den Menschen und das Licht zu verlöschen, wo ihm das möglich ist. Und er hat darum leicht Zutritt zu den Menschenherzen, weil in ihnen das Verlangen nach Wahrheit selten vorhanden ist, was daraus hervorgeht, dass sie sich in ein Netz von Lüge und Irrtum einfangen ließen und selbst keine Anstalten machen, sich daraus zu befreien, dass sie gedankenlos annehmen, was ihnen als Wahrheit unterbreitet wird, und sich nicht fragen, ob das ihnen gebotene Anspruch darauf hat, als Wahrheit gewertet zu werden. Bei ihnen hat der Gegner Gottes ein leichtes Spiel. Er kann den Schleier stets dichter werden lassen, der vor ihren Augen ist. Er kann stets mehr Irrtum und Lüge ihnen vorsetzen, der wieder gedankenlos angenommen wird. Es ist kein Lebenswasser, es ist ein Todestrank, den diese Menschen entgegennehmen, der ihre Seelen vergiftet und sie völlig verfinstert in das jenseitige Reich eingehen lässet. Jegliches Licht fehlt ihnen, und kraftlos verfallen sie dem ewigen Tode, weil nur Wahrheitslicht sie zum Leben erwecken kann, weil das Wahrheitslicht nur von Gott kommen kann und sie ihn nicht darum angegangen sind. Weit mehr ist der Irrtum in der Welt verbreitet als die reine Wahrheit aus Gott, weil diese nicht angefordert wird, für jene aber immer die Menschen ein offenes Ohr haben. Denn der Gegner trägt den Menschen solche Gedanken und Lehren zu, die für die Menschen Ohrenschmaus sind, die sie gern hören und die den Irrtum stets mehr verstärken und darum die Finsternis stets größer wird. Doch die Menschen werden ihrem Willen gemäß bedacht, und darum kann Gott überreich bedenken euch, die ihr nach der Wahrheit verlangt. Und er wird euch stets Licht geben, dass ihr die Finsternis durchdringen könnet. Er wird euch aufklären, wenn sich Irrtümer eindrängen wollen in euer Denken. Er wird es nicht zulassen, dass euer Licht getrübt werde, sondern es stets heller leuchten lassen, je tiefer die Dunkelheit ist, um euch, der ihr entfliehen wollet. Und hellstes Licht ist sein Wort, das er selbst euch zuleitet aus der Höhe, das er denen vermittelt, die ihn lieben und seine Gebote halten, wie er es verheißen hat. Amen.